Herein. Was? Wie hast du mich gefunden? Ich habe sie vorüberfahren sehen. Und da war es nicht schwer, sie zu finden. Nur im ersten Haus am Platz würde mein Vater Regie nehmen. Was tust du in Stuttgart? Ich bin auf einer Wanderung. Ich studiere in Tübingen. Konntest du dir keine sinnvollere Beschäftigung aussuchen? Du musst immer weiter gewachsen sein, seit ich dich das letzte Mal sah. Ein Ungetüm von einem Sohn. Wie geht es deinem Lehrer, diesem alten Esel? Wie heißt er doch gleich? Justus, meinen Sie. Er ist vielleicht alt, aber kein Esel. Der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Nicht wahr? So redet er doch, der rothaarige Einfallspinsel. Synthetische Urteile, a priori. Ihr habt Hirne wie Maschinen. Ihr denkt wie ein Uhrwerk geht. Wollen Sie mir nicht Platz anbieten? Du würdest das Sesselpolster schmutzig machen. Was willst du überhaupt? Ich möchte, dass Sie mich am Hof in Stuttgart beim Herzog einführen. Oh. Scheint, du wirst vernünftig. Hier, nimm erst mal das hier. Hepp. Ein Ungetüm. Wo kommt so etwas nur her? Aber nicht schlecht. Aber doch, ich glaube, da lässt sich etwas machen. Du kommst in 3 Tagen wieder. Dann ist auch mein Schneider da. Meine Herren, wir sind nur 6 in unserem Tübinger Club der Freunde der Verfassung. Aber überall in Schwaben haben sich Demokraten zusammengeschlossen. Überall warten sie, dass General Jourdan einmarschiert, um loszuschlagen und endlich den Tyrannen zu stürzen. Ich habe Ihnen einen Plan zu unterbreiten. Eine nicht wiederkehrende Gelegenheit. Meine Tat wird das Fanal zum Aufstand werden. Der Funke wird den Rhein überspringen. Bitte, Herr Veit, ein wenig deutlicher. Ich habe die Gelegenheit, bei Hof eingeführt zu werden. Ich werde den Herzog ermorden. Also, damit habe ich nichts zu tun. Aber verstehen Sie doch, Sie sind doch aus allem heraus. Ich will ja nur, dass in dem Augenblick, wo ich es tue, die Flugblätter und Plakate fertig sind. Dass ein Plan da ist. Und die Männer bereitstehen, ihn auszuführen. Ich will mit so etwas nichts zu tun haben. Und wer wird Sie bei Hof einführen? Professor Fränkel, verstehen Sie doch. Darüber kann ich nicht sprechen. Ich verstehe überhaupt nichts. Ich will nicht verstehen. Du hättest wenigstens vorher mit mir darüber sprechen können. Riemer, ich tue es. So oder so. Mein Mantel. Mir reicht's. Raus hier. Ein Agent Provokateur. Was für ein Vogel hat sich denn da sein Nest gebaut, hä? Wie, was ist los? Soll ich dem Herrn vielleicht Frühstück bringen? Raus, aber schnell! Na, ist ja schon gut. Ich will nach Lauschied. Könntet ihr mir... Ich kann dir sonst was. Raus, aber Dalli! Kalkig weiße, das ist der Schnee. Und das Braune, das sind die Äcker. Ich weiß nicht mehr, wo ich in Mainz wohne. Ich komme nicht mehr auf den Namen der Gasse. Jetzt überhole ich den Kleiderjuden schon zum zweiten Mal. Ich müsste längst in Lauschied sein. Der Himmel ist ein grauer Stein. Und das Land beginnt Wellen zu schlagen. Es muss Abkürzungen geben. Auf den Karten nicht verzeichnete Wege. Jetzt kommt mir der Kleiderjude entgegen. Ich kann das nicht länger hinnehmen. Warum habe ich ihn nicht nach dem Weg nach Lauschied gefragt? Ich sehe keine 10 Schritte mehr weit. Stehen bleiben! Flossen hoch. Keine Uhr? Geld. Na, also. Ey, guck mal. Dreiläufig. Ja. Muss ein neues Modell sein. Und was ist das? Ja. Hast du sowas schon gesehen? Ja. Das ist eine Landkarte. Wieso hat der eigentlich so viel Geld? Zeig mal deine Hand. Der ist doch nicht echt. Komm, weg, weg hier. Ey, sieh mal die Stiefel. Mann, die müssen ja ein Vermögen gekostet haben. Ich glaube, da tauschen wir mal was. Alles kommt schon. Wenn ich mich jetzt hinsetze, stehe ich nicht wieder auf. Ich weiß nicht mehr, woher ich gekommen bin. Rechts oder von links. Ich muss eben so lange gehen, bis ich auf Menschen stoße. Oder wenigstens auf einen Wegweiser. Sein. Wenn sich wenigstens jemand zeigen würde. Es ist fast dunkel. Sie schnarchen längst in ihren Betten. Macht keiner mehr auf. Ich habe ihn doch sehen müssen. Ich kann nicht mehr. den Regen beginnt sich Schnee zu mischen. Wenn ich sitzen bleibe, friere ich.